Erster schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, dass derjenige spricht, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne besitzt. Er weiß, dass die Gemeinde zwar einen lebendigen Ruf hat, aber in Wirklichkeit geistlich tot ist. Zweiter, werdet wach und stärkt das, was noch übrig ist, bevor es ganz stirbt, denn eure Taten sind vor Gott nicht ausreichend. Dritter, erinnert euch daran, was ihr gehört und empfangen habt, damit ihr danach lebt und eure Einstellung ändert. Wenn ihr nicht aufwacht, werde ich unerwartet wie ein Dieb kommen, so dass ihr den Zeitpunkt nicht kennt. Vierter, es gibt jedoch einige Personen in Sardes, die ihre Kleidung nicht schmutzig gemacht haben und deshalb in weißen Gewändern mit mir gehen werden. Fünfter, wer siegreich bleibt, wird ebenfalls weiße Kleidung tragen, und ich werde seinen Namen niemals aus dem Buch des Lebens streichen. Ich werde mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu dieser Person bekennen. Sechster, wer Ohren hat, soll genau zuhören, was der Geist den Gemeinden mitteilt. Siebter, schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, dass der Heilige und Wahrhaftige spricht, der den Schlüssel Davids besitzt. Wenn er eine Tür öffnet, kann niemand sie schließen, und wenn er sie schließt, kann niemand sie öffnen. Achter, ich kenne eure Taten und habe eine Tür für euch geöffnet, die niemand zuschließen kann, weil ihr trotz eurer geringen Kraft treu geblieben seid. Ihr habt mein Wort bewahrt und euch offen zu meinem Namen bekannt. Neunter, ich werde dafür sorgen, dass die Lügner aus der Synagoge des Satans kommen und sich vor euren Füßen verbeugen. Sie werden erkennen, dass ich euch liebe, obwohl sie behaupten, Juden zu sein, es aber nicht sind. Zehnter, weil ihr geduldig an meinem Wort festgehalten habt, werde ich euch in der Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird. Elfter, ich komme bald, deshalb haltet an eurem Glauben fest, damit niemand euch den Siegeskranz wegnimmt. Zwölfter, wer siegreich ist, den werde ich zu einer festen Säule im Tempel meines Gottes machen, damit er dort für immer bleibt. Ich werde den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems auf ihn schreiben. 13. Wer Ohren hat, soll genau zuhören, was der Geist den Gemeinden mitteilt. 14. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea, dass der treue und wahrhaftige Zeuge spricht, der am Anfang der Schöpfung Gottes steht. 15. Ich kenne eure Taten und weiß, dass ihr weder kalt noch heiß seid, obwohl es besser wäre, wenn ihr euch für eines entscheiden würdet. 16. Da ihr aber nur lau seid, werde ich euch aus meinem Mund ausspucken, weil ihr weder brennt noch kühl seid. 17. Ihr behauptet, dass ihr reich seid und nichts braucht, aber ihr erkennt nicht, dass ihr in Wirklichkeit arm, blind und nackt seid. 18. Ich rate euch, echtes Gold bei mir zu kaufen, damit ihr wirklich reich werdet, und weiße Kleider anzuziehen, um eure Schande zu bedecken. Kauft auch Salbe für eure Augen, damit ihr wieder klar sehen könnt. 19. Ich korrigiere und bestrafe alle Menschen, die ich liebe, deshalb sollt ihr jetzt eifrig sein und eure Einstellung ändern. 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich eintreten und mit ihm essen. 21. Wer siegreich ist, darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich gesiegt habe und nun bei meinem Vater auf seinem Thron sitze. 22. Wer Ohren hat, soll genau zuhören, was der Geist den Gemeinden mitteilt.